10 Jahre und kein bisschen weiter nennt. Versehen mit einem Fragezeichen. Es ist eine Bilanz der neuen Frauenbewegung, eine Sendung von Irmela Körner. Die größte Kraft ist eine Fantasie. Wirf Ketten weg und schmeiß sie gegen die. Sie mit ihrer Macht deine Kräfte brechen wollen. Ach ja, das waren noch Zeiten damals, als junge und alte Frauen singend auszogen, die Hälfte der Welt für sich zu erobern, als sie sich anschickten, in fantasievollen Demonstrationen gegen Bevormundung und Unterdrückung anzukämpfen, als sie ihre Stimme erhoben und ihrer Wut Luft machten. Der Zorn richtete sich nicht nur gegen den Paragraphen 218 und die damit verbundene Doppelmoral vieler, sondern gegen das ganze sogenannte Weiblichkeitsdiktat. Das gewährte den Frauen zwar ein bisschen Berufstätigkeit, forderte aber gleichzeitig die gute Mutter und perfekte Hausfrau. Die Frauen sollten danach hübsch stillhalten und sich an den 3 Ks wie Küche, Kinder, Kirche orientieren, während die Männer in Wirtschaft, Wissenschaft und Weltpolitik schalteten und walteten. Es kommen mich fast nostalgische Gefühle an, wenn ich an die Zeit zurückdenke, als sich die ersten sogenannten Weiberräte zusammenschlossen, als couragierte, witzige Flugblätter entstanden und Frauen nur so übersprudelten vor Ideen. So viele waren sie, so einfallsreich, so unerschrocken beim Aufbruch. Sie forderten Brot und Rosen und hielten zusammen in enger, neu entdeckter Solidarität. In einer Dokumentation über die Anfänge der neuen Frauenbewegung, die in Emma, der Zeitschrift für Frauen, erschien, heißt es dazu: Das Persönliche wurde als politisch begriffen. Es entwickelte sich ein neues weibliches Selbstbewusstsein, mit dem die Frauen in bisher gehütete Männerdomänen vordrangen. Es ging um mehr als nur Frau sein. Es ging um mehr Wissen, um mehr Können, um mehr Wollen. Überall brach es auf. Flugblätter, Treffen, Aktionen, Broschüren, erste Zeitungen, Kongresse, Deklarationen. Die Frauenbewegung begann ein unübersehbarer und politischer Faktor zu werden. Und was haben die Frauen nicht alles in Gang gesetzt, erkämpft, errungen, ertrotzt und erhalten? Es gibt Frauenhäuser, Frauengruppen, Frauenzentren, Ferienhäuser, Forschung, Musik, Frauenbuchläden, Frauenverlage, Frauenunis, Werkstätten, Frauensprache, Medien, Ausschüsse, Beratungsstellen, Frauenbewusstsein. Es gab sogar 1975 ein von der UNO initiiertes internationales Jahr der Frau mit vielen guten Vorsätzen und klugen Reden. Frauen sind sensibel geworden für Unterdrückungsmechanismen und Benachteiligungen. Männer und Frauen diskutieren dank der Frauenbewegung über Themen, die bis dahin tabu waren. Sexismus, Belästigungen am Arbeitsplatz, die Darstellung der Frau in der Werbung und in den Medien wird ebenso besprochen wie die Benachteiligung am Arbeitsplatz oder Gewalt gegen Frauen. Angesichts dieser Bilanz müssen wir heute erkennen, dass die fetten Jahre vorbei sind, die kämpferischen Lieder leiser geworden sind, die Situationen häufiger werden, in denen sich Resignation statt Optimismus, Lustlosigkeit statt Ideenreichtum breitmachen. Die Bonner Rechtsanwältin Babelis Wickmann allerdings, eine Feministin der ersten Stunde und aktive Mitarbeiterin bei der Fraueninitiative 6. Oktober, sieht noch keinen Grund zum Pessimismus. Sie sieht in der derzeitigen Verhaltenheit durchaus auch den Keim zu einem neuerlichen Aufbruch. Also ich habe so das Gefühl, dass zurzeit ein tiefes Luftholen stattfindet. Dass Frauen schwanken zwischen einer großen Hilflosigkeit, ein bisschen Resignation, einer riesengroßen Wut. Und ich kann nur hoffen, dass diese Wut anhält oder stärker wird und auch fruchtbar wird, dass Frauen also wieder die Kraft haben, diesen Kampf fortzusetzen oder zu verstärken, für ihre Rechte zu kämpfen, ihre Forderungen wirklich so zu stellen, dass sie gehört werden. Ich hoffe es jedenfalls. Eine große Modezeitschrift stimmte vor einigen Wochen bereits den Grabgesang auf die Frauenbewegung an. Niemand möchte mehr Emanze sein und selbst Alice Schwarzer bekennt sich zu Federboa und Stöckelschuh. Man trägt heute konservativ statt progressiv. Dazu wurde ein amerikanischer Forscher zitiert, der die Emanzipationsbewegung für den zunehmenden Wahnsinn bei Frauen in der Lebensmitte verantwortlich macht. Die Tatsache, dass die jahrhundertealten Rollenbilder für Männer und Frauen nicht mehr stimmten, mache die Menschen orientierungslos und langfristig verrückt, folgerte der Autor. Auch andere Blätter und Magazine posaunen nun das gleiche Lied. Die Emanzipation ist tot, es lebe die neue Weiblichkeit. Frauen finden wieder Gefallen an Schönheit, der Mann ist wieder gefragt. Mit solchen Schlagzeilen lassen sich wieder Käufer locken. Soll also alles Kämpfen umsonst gewesen sein, der Traum von einer gerechteren Welt zerplatzen wie eine Seifenblase? Sind alle die, die ihren Anspruch angemeldet hatten, auf Teilhabe an der Hälfte des Himmels zurückgekehrt an den häuslichen Herd und zum Strickstrumpf? Pessimismus ist ansteckend, darum sei davor gewarnt. Auch Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer will die Bewegung nicht totreden. Sie versucht vielmehr zu erklären, weshalb Frauen immer wieder, tatsächlich oder scheinbar, den Rückzug antreten. Ich zögere inzwischen längst von der Frauenbewegung zu reden. Es scheint mir eine Falschmünzerei. Die Palette aktiv engagierter Frauen ist sehr breit. Und in dieser Palette sind sowohl Frauen, die privatisieren oder die der sogenannten neuen Mystik verfallen sind, solchen bodenlosen Schwachsinn machen wie Tarotkarten legen oder an Sternzeichen glauben. Oder eben Frauen, die, und das scheint mir fast noch gefährlicher, weil dieser eindeutige Schwachsinn, der ist ja leicht erkennbar, Frauen, die verfallen in einer neuen Form der alten Weibchenideologie, nicht? Ich gehöre zu den Feministinnen, die für den Kernpunkt ihrer Bewusstwerdung halten, dass man begreift, dass das biologische Geschlecht nicht die Ursache, sondern der Vorwand ist für diese angebliche Natur des Mannes und die Natur der Frau. Dass man sozusagen Menschen halbiert und dass eine wirkliche Menschwerdung von Frauen und übrigens auch Männern immer beinhalten muss, auch die Befreiung ein Stück von der Weiblichkeit, von der sogenannten. Nicht? Also ein Teil dessen, was wir als Frauen sind, haben wir zu konservieren. Das sind auch sehr schöne Eigenschaften, nicht? Die soziale Empfindsamkeit, die Mütterlichkeit. Das haben aber endlich auch die Männer zu lernen. Und einen anderen Teil, den die Männer bisher für sich gepachtet haben, den haben wir uns anzueignen. Rein ins Berufsleben, rein ins öffentliche Leben. Auch mal kämpfen können. Zu wagen, offen zu denken. Nicht nur heimlich schlau zu sein und verbindlich zu lächeln. Teile des sogenannten Feminismus sind abgedriftet in diese Sache. Aber das ist immer so. Alle politischen Bewegungen weichen auf, nicht? Oder laufen Gefahr, umgedreht zu werden. Und Frauen laufen natürlich doppelt Gefahr. Wir Frauen sind ja in einer Männerwelt, die uns nicht nur von außen unterdrückt und ausbeutet und begrenzt. Wir Frauen haben das Patriarchat ja auch in uns. Und das Patriarchat in uns weckt immer wieder die Zweifel, ob das, was Frauen tun, auch weiblich sei. Die Literaturwissenschaftlerin Marlies Gerhardt formuliert es in ihrer Untersuchung zur Kränkung der Frau folgendermaßen. Die Frauenbewegung hatte es von Anfang an mit einem Dilemma zu tun, das noch heute im psychologischen Untergrund weiterwirkt. Die formalen Rechte, die sie forderte, Rechte, die eine Erweiterung und Veränderung der Rolle bedeuteten, widersprachen dem weiblichen Ideal. Dieses von allen gesellschaftlichen Bezügen gereinigte, poetische Andachtsbild prägt aber bis heute direkt oder indirekt unsere Vorstellungen. Nach wie vor hat dieses Bild selbst dann noch, wenn seine Historizität aufgedeckt und im Kopf reflektiert ist, den Effekt, dass fast jede Frau sich bei fast jedem noch so kleinen Emanzipationsschrittchen fragt, ob das, was sie tut, weiblich ist oder nicht. Dabei hat diese Entscheidung zur Unnatur weder mit Vermännlichung noch mit Verleugnung zu tun, sondern mit der Lust, sich selbst neu zu erfinden, die alte Rolle nicht mehr zu respektieren. Und Luise Otto Peters, eine streitbare Schwester aus dem vorigen Jahrhundert, die stets bemüht war, die Frauen aus ihrer Häuslichkeit zu holen und zu organisieren, sie warnte schon damals vor der weiblichen Resignation, weil sie zur noch größeren Benachteiligung führe. Sie schrieb, die Geschichte aller Zeiten hat es gelehrt, und die heutige ganz besonders, dass diejenigen, welche an ihre Rechte zu denken vergessen, selbst vergessen werden. Und deshalb soll hier, gerade angesichts eines Rückzugs in die neue Innerlichkeit, an die Rechte der Frauen erinnert, ein wenig Rückschau gehalten werden auf das, was erreicht wurde. Eine Zwischenbilanz soll gezogen werden nach fast einem Jahrzehnt. Eine Zwischenbilanz allerdings, die aus dem reichen Spektrum der Erneuerungen ganz subjektiv ein paar Beispiele herausgreift, die nicht vollständig sein können, nicht einmal repräsentativ vielleicht. Vielleicht aber ermutigend im Sinne von Luise Otto Peters. Größte Kraft ist eine Fantasie. Wirf Ketten weg und schmeiß sie gegen die, die mit ihrer Macht deine Kräfte brechen wollen. Die Frau für das Unaussprechliche, die sich um den Kleinkram kümmert, die Anrede Fräulein abschaffen will. So hieß es noch vor einigen Jahren in der Presse über Eva Rühmkorff, die Leiterin der ersten Leitstelle zur Gleichstellung der Frau, mit der Hamburg als erstes Bundesland vor 5 Jahren einer drängenden Forderung von Frauen nachkam. Aufgabe dieser zunächst argwöhnisch beäugten Einrichtung sollte es sein, alle Senatsvorlagen, alle Behördenanträge auf frauenfeindliche Inhalte abzuklopfen, Benachteiligungen von Frauen offenkundig zu machen und Vorschläge für die Gleichberechtigung auszuarbeiten. Eine Sisyphos-Arbeit also. Eva Rühmkorff hat bei kleinen und großen Anlässen Grundsätzliches für Frauen eingebracht, durch Beharrlichkeit erreicht, dass Frauenaspekte selbstverständlich wurden. Sie hat erreicht, dass einige Benachteiligungen abgebaut wurden. Sie hat überdies an sich selbst bemerkt, wie sich Bewusstsein und Verhalten der Frauen in den vergangenen Jahren durch die neue Frauenbewegung verändert haben. Ich denke schon, dass das Entscheidendste so in den vergangenen 12-15 Jahren war, dass überhaupt das Thema Frauen als ein politisches Thema ernster genommen worden ist. Ich sage ernster, weil ich denke, es hat noch nicht den Stellenwert, den es eigentlich haben müsste. Und dennoch hat sich da ganz grundlegend was verändert. Frauen meiner Generation, ich bin jetzt 48, haben, als wir anfingen, politisch zu arbeiten und zum Beispiel dagegen gewehrt, überhaupt Frauenthemen politisch zu behandeln, weil wir gedacht haben, wir werden damit in die Ecke gestellt. Und heute sehe ich das, und zwar nicht nur durch meinen Beruf, sondern ich sehe es als eine meiner wichtigen Aufgaben an. Und ich weiß, es geht vielen Frauen so. Das scheint mir eine ganz grundlegende qualitative Veränderung zu sein. Und damit einhergeht für mich die Erfahrung und auch die Beobachtung, dass die Art und Weise, wie Frauen miteinander umgehen, sich grundlegend verändert hat. Es ist sicherlich nach wie vor so, dass wir in vielen Bereichen miteinander konkurrieren, vor allen Dingen da, wo es darum geht, Männern zu gefallen, ob das im Beruf oder im Privatbereich ist. Und dennoch meine ich, dass mindestens ein Bestreben da ist, da sich nicht so gegenseitig die Augen auszukratzen und dass das Bewusstsein dafür gewachsen ist, dass uns da von außen was aufgezwungen wird, was uns schadet. Was Frauen schadet, was ihre Würde verletzt, sie diskriminiert, was sie am Arbeitsplatz oder bei der beruflichen Weiterbildung, bei der Rentenzahlung oder der Gehaltseinstufung gegenüber den männlichen Kollegen benachteiligt, das haben Eva Rühmkorff und ihre Mitarbeiterinnen immer mit Akribie und Zielstrebigkeit aufgespürt, angeprangert und abzuschaffen versucht. Vieles, was sie als selbstverständlich ansahen, mussten sie gegen Widerstand von Kollegen beharrlich erkämpfen. Ein Slogan der amerikanischen Frauenbewegung wurde dabei zum Motto und Leitfaden der Arbeit. Wir fragen nicht, ob etwas reformistisch, radikal oder revolutionär ist. Wir fragen, ist es gut oder schlecht für Frauen? Das, was die Hamburger Leitstelle zur Gleichstellung der Frau mit Eva Rühmkorff an der Spitze bislang erreicht hat, ist nach Ansicht allzu erwartungsvoller Feministinnen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist dennoch eine Arbeit, die sich sehen lassen kann. Eins ist ganz deutlich bezogen auf unsere Arbeit. Als wir anfingen, ist sozusagen unser Auftreten kommentiert worden durch dümmliche Bemerkungen, durch oberflächliche Witzchen. Das ist nicht mehr da. Es kommt mal ab und zu wieder hoch, wenn ein brisantes Thema ist, wie zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe. Dann kriegt man dann zu hören, ob wir denn auch dafür sorgen wollen, dass die Männer nicht vergewaltigt werden. Aber so generell würde ich sagen, Männer haben begriffen, dass sich da was verändert und vor allen Dingen im weitesten Sinne politischen Feld haben Männer auch begriffen, dass Frauen als politische Kraft ernst genommen werden müssen. Da hat sich schon etwas verändert. Ich denke, es hat sich vor allen Dingen dadurch was im Sinne der Interessen von Frauen geändert, dass Verwaltungsmänner, um das aufzugreifen, die Erfahrung gemacht haben, dass Frauen wie wir nicht irgendwelche Utopien spinnen, jedenfalls da nicht, wo es um die konkrete Arbeit geht, sondern ganz konkret und pragmatisch Dinge angehen und dass sie beim Nachprüfen feststellen, die haben ja recht. Ich erinnere mich daran, wie wir belächelt worden sind, als wir uns um die Stellenausschreibungen gekümmert haben und dafür durchgesetzt haben, dass also Behördenausschreibungen, Stellenausschreibungen erst in der weiblichen, dann in der männlichen Form kommen sollen. Da hieß es, habt ihr nichts Wichtigeres zu tun? Da sagen heute zum Teil dieselben Personen, das war eigentlich gut und wir Hamburger waren die Ersten. Oder Diskussionen um Anrede Frau Fräulein. Skeptisches Lächeln darüber, dass junge Frauen mit Frau angeredet werden sollen, weil das doch ein Kompliment ist, wenn man möglichst lange mit Fräulein angeredet wird. Oder die Verblüffung, als wir anfingen darüber zu diskutieren, dass die unterschiedlichen Altersgrenzen, die es für das Arbeiten im öffentlichen Dienst gibt, also Einstieg und Aufstieg, dass die unterschiedlich geregelt werden müssten zwischen Männern und Frauen, beziehungsweise zwischen Personen, die Kinder haben und solchen, die keine. Weil wir gesagt haben, Frauen sind dadurch benachteiligt, dass Männer für Männer und Frauen die gleichen Altersgrenzen gelten. Absolutes Unverständnis, weil Gleichstellung hieß doch Gleichbehandlung. Es hat sich geändert, es ist akzeptiert, die Altersgrenzen sind angehoben worden, abhängig davon, ob jemand Kinder erzogen hat. Und so könnte ich also eine ganze Menge weitererzählen. Gleichzeitig, denke ich, muss man aber ehrlich zugeben, dass in vielen Punkten wir immer wieder von vorne anfangen. So Hauptbeispiel dazu ist diese ganze komplizierte Problematik Gewalt gegen Frauen. Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigung in der Ehe und außerhalb der Ehe, das war und ist eines der wichtigsten Probleme, das die Frauenbewegung aus dem verstohlenen privaten Bereich herausgeholt und zum öffentlichen Thema gemacht hat. Die Frauenbewegung war es auch, die offenlegte, dass das ein Problem in allen Altersgruppen und Schichten ist. Zwar werden Frauen, die eine Vergewaltigung anzeigen, vor Gericht noch häufig genug zur Schuldigen gemacht, erfährt der Vergewaltiger teilweise mehr Nachsicht als das Opfer, aber die öffentliche Diskussion über das Thema Gewalt gegen Frauen ist eine wichtige Errungenschaft der Frauenbewegung. In den vergangenen Jahren erschienen zahlreiche Veröffentlichungen zum Problempunkt Gewalt gegen Frauen. Einer der wichtigsten Beiträge war das Buch von Susan Brown Miller, Gegen unseren Willen. Die amerikanische Autorin untersucht darin Vergewaltigung unter allen Aspekten. Historisch, im Krieg, im Alltag, gegen Mädchen, in der Ehe. Eine ihrer wichtigsten Thesen lautet: Vergewaltigung ist nicht die Tat eines verrückten Einzelnen, sondern ein Machtmittel aller Männer gegen alle Frauen. Eine Welt ohne Vergewaltiger wäre eine Welt, in der Frauen sich frei, ohne Angst vor Männern, bewegen könnten. Dass einige Männer vergewaltigen, reicht als Bedrohung aus, um die Frauen im Zustand fortwährender Einschüchterung zu halten. Jede Vergewaltigung ist eine Demonstration von Macht. In allen Frauenzentren und Gruppen wurden die Thesen von Susan Brown Miller zur Grundlage für Diskussionen und Gespräche. Sie wurden gleichzeitig zur Initialzündung für viele Notrufgruppen, für Frauenhausinitiativen oder Beratungs- und Anlaufstellen für geschlagene Frauen und ihre Kinder. Inzwischen gibt es solche Notrufgruppen und Frauenhäuser in fast allen Städten der Bundesrepublik und überall werden sie stark in Anspruch genommen. Die größte Zahl der Frauenhäuser wird von autonomen Frauengruppen getragen, die staatliche Kontrolle ablehnen und damit auch auf Finanzierung verzichten. Selbstverwaltung und Eigenverantwortlichkeit, Unabhängigkeit von Parteien und Institutionen heißt das. Aus Misstrauen gegenüber der patriarchalen Verwaltungsmacht geborene Konzept. Aus dem gleichen Vorbehalt entspringt bei den autonomen Frauengruppen auch Skepsis gegenüber der Zusammenarbeit mit staatlichen Fraueneinrichtungen, wie etwa den Leitstellen. Die ersten Gleichstellungsstellen wurden misstrauisch aus reichlicher Distanz beobachtet. Den sogenannten Alibi-Frauen wurde mehr Skepsis als schwesterliche Solidarität entgegengebracht. Die Autorin Marie-Louise Jansen-Jureit, die mit ihrem 1976 erschienenen Buch Sexismus die Diskussion über die Diskriminierung eines Geschlechts zum öffentlichen Thema machte, schreibt dazu: Eine wesentliche Aufgabe autonomer Frauengruppen besteht in der Bestandsaufnahme der weiblichen Situation, der Abhängigkeit, Ängste und Wünsche von Frauen, um eine selbstbewusste eigene Identität zu ermöglichen und zu formen. Diese feministischen Gruppen richten sich gegen den patriarchalischen Charakter aller existierenden Institutionen, und zwar ohne Ausnahme. Frauen dürfen nicht einseitig für Ziele vereinnahmt werden, bei denen für sie nichts oder nur wenig herauskommt. Auch Eva Rümkopf hat diese Zurückhaltung der autonomen Gruppen bei ihrer Arbeit immer wieder erlebt. Aber sie sieht es auch als kleines Verdienst der Frauenbewegung an, dass man sich näher gekommen ist. Immer da, wo wir mit Frauenprojekten konkret zusammengearbeitet haben, das heißt, wo wir miteinander wirklich Erfahrungen gemacht haben, ist, sagen wir mal, die gegenseitige Toleranz größer geworden, ist auch die gegenseitige Einschätzung realistischer geworden. Ich hatte, als wir anfingen zu arbeiten, häufig das Gefühl, dass Frauen aus Frauenprojekten sagen, jetzt gibt es diese Stelle und nun, was macht sie denn eigentlich? Weil so eine überhöhte Erwartung da war, nun sind die da, nun müssen die auch durchsetzen. Da das nicht passierte, taugte die Stelle nichts. Wir wiederum waren häufig enttäuscht, dass die Frauenprojekte nicht gesehen haben, wie mühselig unsere Arbeit ist. Dass das also wirklich eine Sisyphus- und Missionstätigkeit ist. Und da gab es sehr schnell so, denke ich, wechselseitigen Frust. Mhm. Da scheint mir die Beziehung von beiden Seiten heute realistischer zu sein. Es gibt teilweise immer noch da Vorbehalte, wo es grundsätzliche Vorbehalte gibt, überhaupt diese Fragen vom Staat her zu regeln. Misstrauen gegenüber dem Staat, Vorbehalte gegen männergeprägte Institutionen und Ohnmachtsgefühle gegenüber der patriarchalen Macht haben die Frauen überall an den Tag gelegt. Zunächst reagierten die Feministinnen, denen es ja nicht nur um Gleichstellung, sondern um die Befreiung der Frau von der Identifikation mit dem Mann, um ein ganz anderes Bewusstsein ging, mit totaler Abgrenzung. In den Frauenkneipen und Zentren, selbst in den Frauenbuchläden, wurden die Männer ausgesperrt. Auch wenn sie es noch so brennend interessierte, was da hinter lila umhüllten, verschlossenen Türen erzählt und entwickelt wurde, selbst wenn sie voll Verständnis auf die Emanzipationsbemühungen reagierten, einfach nur im Dialog bleiben wollten, sie waren ungebetene Gäste. Erst allmählich haben sich die totalen Abgrenzungsbestrebungen in großzügige Toleranz verwandelt. Das Feindbild Mann ist nicht mehr Dreh- und Angelpunkt aller Gespräche. Und viele Frauen schicken sich an, den notwendigen Gang durch die Institutionen auf sich zu nehmen, um sogenannte Männerbastionen fraulich zu durchsetzen. In ihrem Buch »Das Arbeitnehmerpatriarchat« schreibt Claudia Pinel 1977 über die Gewerkschaften: »Frauen müssen in Betrieben und Gewerkschaften, die eindeutig patriarchalisch strukturiert sind, frauenspezifische Politik initiieren, sie müssen sich immer und immer wieder Gehör verschaffen, ihren Platz in Betriebsräten, Ausschüssen und Tarifkommissionen sichern und behaupten.« Ein harter Brocken Arbeit, den sich diese Frauen vorgenommen haben, denn die Gewerkschaften zählen zu den sichersten Männerbastionen innerhalb der traditionellen Interessengruppen. Bis in die 60er Jahre war die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung in Bezug auf die Frauenfrage gekennzeichnet durch die vergebliche Liebesmühe der Frauen, die Verbände zur praktischen Umsetzung der Gleichheitsgrundsätze zu bewegen. Die Einstellung zur Frauenerwerbstätigkeit, die als notwendiges Übel neben der Hausarbeit als der eigentlichen Aufgabe angesehen wurde, änderte sich erst in den 70er Jahren. Damals wurden Arbeitskräfte knapp und man erinnerte sich der stillen Reserve der Hausfrauen, die dann mit vielen Versprechungen ins Arbeitsleben geholt wurden. Die gewerkschaftliche Forderung, Recht auf Arbeit, selbstverständlich auch für Frauen, ist noch keinesfalls alt. Und die weitergehenden Forderungen nach flankierenden Maßnahmen, etwa nach einer Beteiligung der Väter an den Familienaufgaben, mussten beharrlich ertrotzt werden. Doch damit wuchs auch die Bereitschaft der Feministinnen, innerhalb der Gewerkschaften aktiv zu werden. Irmgard Thiemann, Frauenbeauftragte der Gewerkschaft im Landesbezirk Niedersachsen, hatte zunächst ebenfalls Berührungsängste mit den Feministinnen, obwohl sie viele ihrer Forderungen anerkannte. Doch das Denken in Satzungen und Strukturen, die hierarchische Organisation der Gewerkschaften, stieß bei den autonomen Frauen oft auf Widerstand oder Desinteresse. Inzwischen allerdings haben sich die Berührungsängste gelegt und einer guten, befruchtenden Zusammenarbeit Platz gemacht. Es ist in den letzten Jahren, so seit 6, 7 Jahren mindestens, nachzuweisen, dass sehr viel mehr Frauen Mitglieder geworden sind in den Gewerkschaften. Und zwar auch aus dem Angestelltenbereich und hier im Bereich Rundfunk und Fernsehen zum Beispiel. Wir haben wohl festzustellen in den Gewerkschaften, dass die Mitgliedszahlen nur deswegen noch gehalten werden, weil wirklich sehr viele Frauen neu zugekommen sind. So im Durchschnitt eines Jahres sind das etwa 40.000 Zugänge. Und natürlich hat sich es auch so ausgewirkt, dass mehr Frauen in Funktionen gehen, also mehr Frauen in Betriebsräte zum Beispiel gehen, mehr Frauen Vertrauensfrauen werden. Aber das ist natürlich so die betriebliche Ebene. Das ist was Frauen eigentlich auch so aus ihrer Arbeit natürlich ganz gut kennen und wo sie sich auch trauen, was zu machen. Die Zahlen sind nicht so, dass man nur sagen könnte, nun sind wir zufrieden, aber es steigt langsam und stetig und jetzt sind wir gerade wieder dabei, auf die Betriebsratswahlen auch hinzuweisen und die Frauen aufzufordern und zu motivieren, also auch selber in die Betriebsräte hineinzugehen, bei so Gremien, wo auch Entscheidungen getroffen werden, bei solchen Konferenzen, da sind wir natürlich auch noch immer unterrepräsentiert. Doch trotz der mangelnden Repräsentanz der Frauen in allen wichtigen Gewerkschaftsgremien hat sich in Bezug auf die Frauen einiges verändert. So forderten die Gewerkschaften unter anderem die angemessene Bewertung von Arbeit und Leistung der Frauen und die umgehende Verwirklichung des Grundsatzes gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Die Prozesse der Heinze-Frauen aus Gelsenkirchen oder der Bagdeheider Honigabfüllerinnen zeigten auch einer breiteren Öffentlichkeit, dass die viel gepriesene Gleichbehandlung meist bei den Leichtlohngruppen aufhörte, dass Männer und Frauen trotz gleicher Arbeit unterschiedlich viel Geld in ihren Lohntüten hatten. Gemeinsam mit den Frauen hatten sich die Gewerkschaften für den Abbau gewisser Frauenschutzbestimmungen stark gemacht, beziehungsweise die Ausweitung gewisser Schutzbestimmungen auf Männer und Frauen gefordert. Modellprojekte zur Förderung der Frauen in Männerberufen wurden nicht nur gefördert, die Ergebnisse zeigten auch, dass Frauen sich als Mechanikerinnen und Schlosserinnen mindestens ebenso gut behaupten konnten wie die Männer. Der Fall der Hamburger Diplomkauffrau Dorit Harz, die sich um eine Stelle im Getreideexport beworben hatte, wegen der, wie es hieß, ausschließlich männlichen Prägung des Wirtschaftszweiges, aber abgelehnt worden war, wird im Rahmen des sogenannten arbeitsrechtlichen EG-Anpassungsgesetzes sogar den Europäischen Gerichtshof beschäftigen. Sie kommt also voran, die Sache der Frauen, wenngleich viele selbstverständliche Rechte nach wie vor auf dem Gerichtsweg erkämpft werden müssen, die Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Arbeitsleben noch keine Selbstverständlichkeit ist. Doch die Frauenbewegung, die sich in zahlreichen Projekten auch mit der Frauenarbeit, der Lage der erwerbstätigen Frauen befasst hat, konnte viele ihrer Forderungen in die Organisation hineintragen. Ein Beispiel, wie die autonomen Feministinnen von außen die Gewerkschaften beeinflusst haben, sich gegen den Widerstand der Männer aufgelehnt haben, ist der Internationale Frauentag, der am 8. März weltweit gefeiert wird. Innerhalb der Gewerkschaften war dieser Feiertag, der zu Beginn des Jahrhunderts proklamiert worden war, stets mit einem Tabu belegt. Fixiert auf die formale Tatsache, dass die Festlegung des Datums auf einen Beschluss der Kommunistischen Internationale zurückgeht, versuchte man sich abzugrenzen. Der kommunistische Hauch, der diesen Feiertag der Frauen umwehte, machte die Gewerkschaften befangen. Nicht einmal der Papst hatte damals so viele Berührungsängste wie die Gewerkschaften. Er empfing am 8. März 1980 Frauen aus aller Welt auf dem Petersplatz in Rom und spendete ihnen den Segen der Kirche. Die Gewerkschaften verwiesen die Frauen stattdessen auf den 1. Mai als gemeinsamen Feiertag. Irmgard Thiemann ruft noch einmal in Erinnerung, wie sich das Blatt in Bezug auf den Internationalen Frauentag schließlich wendete. 1980 da haben wir Gewerkschaftsfrauen eigentlich plötzlich auch so aufgehorcht und gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich ein wichtiger Termin, ein wichtiges Datum. Und vor allen Dingen haben wir uns mal so genauer angeguckt, weswegen haben die Frauen das eigentlich damals gewollt und was waren eigentlich ihre Forderungen. Dann kam man ziemlich schnell drauf, abgesehen mal vom Wahlrecht, haben sich noch viele Dinge überhaupt nicht in zufriedenstellenden Sinne geändert. Also die Forderung nach Recht auf Arbeit, die hat es damals schon gegeben. Es hat damals schon Frauen gegeben, die die Veränderung des Paragraphen 218 zum Beispiel gefordert haben. Und die Frauen damals haben eigentlich auch so erkannt, die berufstätigen Frauen sind so benachteiligt, da muss sich was verändern. Und ja, plötzlich kamen wir drauf, das sind eigentlich eine Menge Forderungen, die wir eigentlich immer noch stellen müssen, die nicht erfüllt sind oder nur in Ansätzen erfüllt sind. Und wir haben damals im Frauenbereich des DGB beschlossen, wir wollen diesen internationalen Tag nun begehen. Das ist ja auch ein besonderes Jubiläum. Und es hat da in der Tat echt Schwierigkeiten gegeben bei den Gewerkschaften. Und im Januar dieses Jahres 1980 kam also ein Beschluss vom DGB-Bundesvorstand, dass der DGB sich nicht an Veranstaltungen zum 8. März zu beteiligen hat. Die Gegenreaktion war, dass wahrscheinlich noch viel mehr Veranstaltungen durchgeführt wurden, als vielleicht ursprünglich geplant waren. Und da ist also auch so eine Veränderung bei den Frauen spürbar geworden. Die lassen sich das einfach nicht mehr verbieten. Wenn ich so dran denke, als wir so mit der Frauenarbeit anfingen, gleich nach dem Krieg, tja, da muss ich ehrlich sagen, habe ich von Gleichberechtigung eigentlich auch noch nicht so viel gewusst. Ich habe einfach gedacht, Mensch, das ist wichtig, dass möglichst viele Leute zusammenstehen und versuchen, Veränderungen herbeizuführen. Aber hier an dieser Ecke hat man ganz deutlich gespürt, auch der DGB hat das gespürt, dass also die Frauen sich nicht mehr so hin und her schieben lassen. Und das hat sich so entwickelt, dass inzwischen, 1982 war ja der DGB-Kongress, ein Beschluss gefasst wurde, der ganz kurz und prägnant ausdrückt, dass der 8. März als internationaler Frauentag des DGB in allen seinen Gliederungen begangen wird. Dabei sollen insbesondere die aktuellen Probleme der arbeitenden Frauen dargestellt und die Forderungen der Gewerkschaften formuliert werden. So, und das ist jetzt ein Beschluss, an dem kann jetzt auch niemand mehr vorbei. Und nun sind wir eigentlich, wie soll man sagen, etabliert und berechtigt, den 8. März zu feiern. Und es weitet sich aus, mehr und mehr. Die größte Kraft ist eine Fantasie. Wirf Ketten weg und schmeiß sie gegen die. Sie mit ihrer Macht deine Kräfte brechen wollen. Verachtet mir die Mütter nicht, mahnte ein berühmter Weiser, und sein Ratschlag ist in den zurückliegenden 10 Jahren Frauengeschichte immer wieder beherzigt worden. Die Frage der Mutterrolle spielt ebenso wie die neue Mütterlichkeit, die sich freilich allzu schnell als die alte entpuppt, eine bedeutende Rolle. An der Diskussion um die Mutterrolle zeigt sich die Verfassung der Frauenbewegung in den vergangenen Jahren. Unter Berufung auf die große Wegbereiterin der Frauenbewegung, Simone de Beauvoir, erkannten die Frauen, welch wichtige Rolle die Mütterlichkeit bei der Konditionierung des anderen Geschlechtes zur Weiblichkeit spielte. Deshalb stellten die Feministinnen folgende Forderungen auf. Die Definition von Frauen über die Mutterschaft muss entschieden zurückgewiesen werden. Eine Frau ist auch dann eine vollwertige Frau, wenn sie nicht Mutter ist oder werden will. Mutterschaft darf nicht länger als höchste Erfüllung eines jeden Frauenlebens propagiert werden. Die reale Lage der Mütter heute ist ein Skandal, die Haltung der Gesellschaft dazu eine reine Heuchelei. Während Mutterschaft einerseits gepriesen wird, lässt man die Frauen andererseits Tag aus, Tag ein mit der Verantwortung für die Kinder allein. Die Gebärfähigkeit der Frau, die 9-monatige biologische Mutterschaft, darf nicht länger automatisch zur 20 und mehr Jahre währenden sozialen Mutterschaft gemacht werden. Und auch Männern stünde Mütterlichkeit nicht schlecht zu Gesicht. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht die Welt etwas anders aus. Selbst engagierte Feministinnen hört man immer häufiger vom natürlichen Kinderwunsch und dem neuen Körpergefühl, das tief aus dem Bauch herauskommt, schwärmen. Die von Natur aus friedfertige Mutter-Kind-Beziehung wird ebenso gepriesen wie die Rhythmik der Geburt, die in ihrer unaufhaltsamen Stärke ein einzigartiges Erlebnis sei. Die Frauen, die bislang nicht angesteckt sind vom allerneuesten Mütterlichkeits- und Weiblichkeitskult, werden nicht selten der Feindseligkeit verdächtigt. Ignoranz gegenüber der Mutterschaft und eine heimliche Verachtung der Mütter ist allerdings tatsächlich nicht selten anzutreffen. Mütter waren in den ersten Feministinnengruppen zunächst aus Mangel an Zeit und Gelegenheit unterrepräsentiert, so dass es den tonangebenden Nichtmüttern kaum auffiel, dass sie die ganze Problematik einfach ausklammerten. Katja Leirer, überzeugte Feministin und dreifache Mutter, hat diese Erfahrung immer wieder machen müssen. Ich denke, die Mütter sind bisher da noch ziemlich ausgesperrt. Und das halte ich auch für einen großen Mangel an der Frauenbewegung, weil ich glaube, dass man das Problem nicht einfach immer ausklammern kann, weil überwiegende Teil der Frauen Kinder kriegen wird. Aber ich glaube nicht, dass man für alle Frauen das Problem lösen kann, so dass sie keine Kinder kriegen. Ich denke, dass man die Probleme nur lösen kann, dass man mit Kindern versuchen muss, in der Frauenbewegung auch sein zu können mit Kindern, ne? Mancher Frauenkongress kam über Stunden gar nicht zum eigentlichen Thema, weil sich Mütter und Nichtmütter heftige Wortgefechte lieferten. Die einen bejammerten die fehlenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die Intoleranz gegenüber den keinesfalls melodisch schreienden Babys. Die anderen argumentierten, die Mütter müssten auch einmal ohne Kinder reisen können. Sie sollten die Väter in die Pflicht nehmen oder sich selbst nach Krippen umsehen. Inzwischen gehören Betreuungsmöglichkeiten für Kinder aller Altersstufen bei Frauenveranstaltungen schon zum selbstverständlichen Repertoire. Bildungsangebote finden statt für Mütter und Kinder. Frauen haben sich oft untereinander abgesprochen, helfen sich gegenseitig. Ein Erfolg also, der da errungen wurde. Für Katja Leirer, die neben der Sorge für drei Kinder im Alter zwischen 7 und 2 Jahren gerade noch ein Studium begonnen hat, sind das nur bedingte Errungenschaften. Ansonsten, meine ich, hat die Frauenbewegung, dadurch, dass sie die Mütter weitgehend ausgeklammert hat, indirekt das vielleicht sogar schwerer gemacht den Müttern bis jetzt. Weil nämlich heute können sich Frauen hinstellen und anderen Frauen sagen, zum Beispiel, du hast selber Schuld, dass du die Kinder hast. Das ist dein eigenes Problem. Und das ist, glaube ich, eine neue Sache, weil früher war das irgendwie eben normaler, dass man die Kinder irgendwie zwangsläufig kriegte und jede war irgendwann dran. Und heute wird das eben als eine Privatsache auch in der Frauenbewegung abgetan. Und ich sehe da teilweise sogar auch kinderfeindliche Tendenzen. Doch die dreifache Mutter, die sich unter anderem intensiv mit der Funktion der Mutterliebe auseinandersetzt, hat auch einige positive Veränderungen registriert. Muttersein heißt heute ihrer Meinung nach nicht mehr nur Aufopferung. Ich glaube, dass wir heute Möglichkeiten haben, oder zumindest einige Frauen von uns Möglichkeiten haben, Mutter sein zu können und trotzdem einen Beruf haben zu können, beziehungsweise sich Gedanken machen zu können über ihre eigene Befreiung, sich auch lösen können von den Kindern und, naja, diese Schwierigkeiten jedenfalls irgendwie ausstehen zu können, ohne unterzugehen dabei, ne? Die Ideen der Frauenbewegung drangen also auch vor in die sogenannten kleinsten Zellen der Gesellschaft, in Ehe und Familie. Und nicht selten geriet der neu erwachte Anspruch von Frauen auf eigene Entwicklung in Kollision mit dem bisher Gelebten. Denn wenn das Politische als privat erkannt wurde, dann wurde folgerichtig auch das Privateste, die Beziehung von Mann und Frau, die Zweierbeziehung, in den Strudel dieses Frontenkampfes hineingezogen. Wie auf politischem Feld der viel zitierte Patriarch entlarvt wurde, so verwandelte sich unter gleichem Maßstab mancher traditionelle Ehemann daheim zu einem Schuwi, wie das nun im neuen Sprachgebrauch hieß. Und vielen Paaren ist diese ins Private verlagerte Auseinandersetzung über das Neubeschreiben und Abstecken von Rollen und Positionen zum persönlichen Partnerstreit geraten, in dem es auch viele Verletzungen und Ängste gab. Schließlich hatte ja niemand, Frauen nicht und Männer erst recht nicht, hilfreiche Auseinandersetzungsformen gelernt. Frauen konnten sich bei diesen Selbstbehauptungsversuchen zunächst immerhin vom solidarischen Zuspruch ihrer Geschlechtsgenossinnen getragen fühlen. Frauenselbstfindungsgruppen schossen in den 70er Jahren wie Pilze aus dem Boden von Groß- und Kleinstädten. Und zögernd lernten dann auch die verunsicherten Männer, dass sie für ihre Neuorientierung Hilfe durch Selbsthilfe brauchten. Und so entstanden schließlich allerorten auch Männergruppen. Auch sie ein Produkt der Frauenbewegung. Viele Frauen zogen damals endgültig aus Bindungen und Wohnungen aus. Andere retteten die Beziehung, indem sie sie umwerteten und in ihr Platz für neue Rollenbilder schufen. Selten wohl sind so viele Frauen zu Volkshochschulkursen gestrebt wie in der Aufbruchszeit der 70er Jahre. Selten so viele Anläufe gemacht worden zu verspätet nachgeholter Berufsqualifikation oder einem Studienabschluss. Auch die Pflege vieler im Küchendunst verkümmerter Begabungen sozialer und kreativer Natur kam damals groß in Schwung. Edith Hagener, 70-jährige Mutter und Großmutter, die bislang ihre Bedürfnisse stets für das Wohl der Familie zurückstellte, ist eine der Frauen, der plötzlich die Küche zu eng, der Haushalt zu eintönig wurde. An sich selbst erkannte sie plötzlich Dinge, die ihr bislang nur als theoretisches Wissen aus den Frauenbüchern bekannt waren. Die ökonomische Abhängigkeit vom Mann ist erst jetzt im Alter ein Problem, und zwar kein Notproblem, sondern ein Problem, was ich mit dem Bewusstsein voll erfasse und auch zu ändern bestrebt bin. Das war früher niemals ein Problem, weil es nicht mein Geld und dein Geld gab, sondern unser Geld. Und weil wir auf dieses Stück Gemeinschaft und Gemeinschaftssinn auch sehr angewiesen waren, um überleben zu können. Aber was mich stutzig gemacht hat, war eigentlich, dass ich immer häufiger Migränen hatte und dann kriegte ich immer häufiger Weglaufgelüste. Also ich dachte nicht, dass ich, wenn ich das etwas anders mache, dass es dann schon besser ist, sondern ich dachte, diesen Laden musst du verlassen. Du musst die Tür hinter dir zuschlagen und musst weg sein. Das, wie ich schon sagte, sozusagen, als ich Anfang 40 war, in dem Wunsch gipfelte, dass ich mich doch von dieser Welt wegräumen sollte. Dann lebte ich aber auch wieder sehr gerne und dachte, verdammt nochmal, warum denn eigentlich? Es ist doch gar nichts, niemand tut dir Böses an, außer vielleicht, dass du dir selber nicht gestattest, dir die Luft zu verschaffen, die gesünder ist und besser ist. Und da habe ich sehr, sehr langsam damit angefangen, eigentlich bei jeder täglichen Verrichtung zu überlegen, ob ich, in welcher Verfassung ich dabei war, und merkte, dass ich mich fortgesetzt ärgerte, was ja, wofür es ja gar keinen Grund gibt. Und dann die Einsicht, die sich allmählich einstellte, dass es niemand anders ändern kann als ich allein. Das habe ich dann versucht. Die größte Kraft ist deine Fantasie. Wirf Ketten weg und schmeiß sie gegen die. Sie mit ihrer Macht deine Kräfte brechen wollen. Die ökonomische Abhängigkeit vom Partner oder Ehemann galt bis vor einigen Jahren noch als die hartnäckigste Fessel der Frauen. Sie wurden, das beschreibt eindringlich Simone de Beauvoir, zu Bittstellerinnen und waren deshalb auch häufig gezwungen, eine schlechte Ehe zu ertragen. Auch hier haben sich die Verhältnisse inzwischen zum Besseren gekehrt. Ein großer Teil der Frauen ist aufgrund der eigenen Berufstätigkeit finanziell weitgehend unabhängig, wenngleich oft schlechter bezahlt oder gesichert als der Mann. Haben die Frauen also Grund zum Jubeln, können sie sich gegenseitig wohlgefällig auf die Schultern klopfen, die Erfolge feiern und an die Zeit der engagierten Kämpfe mit dem wehmütigen »Es war einmal« zurückdenken? Edith Hagener beispielsweise sieht keine großen Errungenschaften. Viele ihrer Hoffnungen haben sich zerschlagen. Vor 10 Jahren habe ich gedacht, den Frauen würde es 10 Jahre später viel besser gehen, den jungen Frauen. Sie müssen nicht mehr Angst haben, dass Sie immer Kinder kriegen, wenn es gerade überhaupt nicht passt. Sie können, haben sachlich Ihren Beruf. Und Sie sind viel aufgeklärter, als wir es waren, gleich nach dem Krieg, als wir unsere Kinder hatten. Aber ich merke mit Staunen, dass Sie es eigentlich überhaupt nicht leichter haben. Und dass Ihr vieles Wissen um Ihre Schwierigkeiten und Ihre Probleme Sie der Lösung nicht gleich näher bringt, sondern dass Sie tüchtig zu kämpfen haben, um zurechtzukommen. Und ich staune oft, wie langsam diese Entwicklung eigentlich geht. Und wenn Sie Söhne großziehen, wieder so, wie Ihre Väter und Großväter großgezogen worden sind, dass es eine Schande ist, eine Tasse in die Küche zu tragen oder dem Kind die Windeln sauber zu machen, dann sind Sie, was die Zukunft betrifft, ja schlecht, schief gewickelt und schlecht dran. Vom Schneckentempo will die Bonner Rechtsanwältin Babelis Wiegmann nicht sprechen. Aber auch sie sieht Veränderungen nur allmählich reifen, baut aber auf die im privaten Bereich erfolgte Überzeugungs- und Erziehungsarbeit. Das beobachte ich eigentlich sehr deutlich, dass Frauen sich in privaten Beziehungen mit Männern anders verhalten, wirklich sich ein Stück emanzipiert haben, jedenfalls der größte Teil, von ihren Partnern andere Bedingungen erwarten oder sagen wir mal nicht mehr alle Bedingungen annehmen und sagen, so geht's einfach nicht, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Also dass Frauen ihre Selbstbehauptung beginnen in ihrem ganz privaten Lebensbereich, in ihren vier Wänden. Und ich hoffe auch, dass da dieses Stück Selbstbewusstsein und auch dieses Stück Einkehr der Männer, die ja dann, wenn sie in Bedrängnis geraten, die Chance haben, auch ihr eigenes Rollenverhalten und ihr Mackertum zu überprüfen, dass von da aus auch eine Menge nach draußen ausstrahlt und ja, vielleicht bis hoch in die Etagen der Politik. Doch wenn die Bonner Rechtsanwältin, die unter anderem in einem Buch für das Ende der Hausfrauenehe plädiert, über den privaten Bereich hinausschaut, verliert auch sie ihren Optimismus. Die konservative Wende, das Erstarken der neuen Moralisten, die Umkehr vieler mühsam errungener Reformen, die gegen Fraueninteressen gerichtet sind, all das macht deutlich, dass die Zeiten härter werden, auch und gerade für Frauen. In der Frauenzeitschrift Courage heißt es dazu: Die Repression hat eigentlich schon voll zugeschlagen. Wir sind vereinzelt und still geworden. In den Frauenzentren wird an erster Stelle über Frauenerwerbslosigkeit bzw. Frauenflaute diskutiert. Und es ist an der Zeit, sich die Frage zu stellen, wofür und wogegen wir kämpfen und wie die Inhalte und Formen unseres Widerstandes aussehen können. Die Gelegenheit, die eigenen persönlichen Nöte in Großaktionen zu übertragen, ist vergangen. Die Demonstrationen, die Tausende auf die Straßen trieben, sind vorbei. Anders als in den Vereinigten Staaten finden die deutschen Feministinnen keinen Anlass mehr für groß angelegte Kampagnen. Sie haben sich in ihre Burgen und Kemenaten zurückgezogen. Wie also soll es weitergehen? Wie können die Frauen verhindern, dass das mühsam in Gang gesetzte Rad zum Stillstand kommt, zurückgedreht wird? Menschwerdung, Erwachsener miteinander umgehen, heißt für Alice Schwarzer eines der Schlüsselworte, denn die kritische Auseinandersetzung, so argumentiert sie, hilft Vorurteile abbauen, Grenzen überwinden und dennoch klare Positionen zu behalten. Die engagierte Feministin, die jahrelang als Männerhasserin Nummer 1 bezichtigt wurde, hält es längst für unumgänglich, Bündnisse mit Männern zu schließen. Sie will sie in den Prozess der Bewusstwerdung selbstverständlich einbeziehen. Wozu ich nicht mehr bereit bin, ist, die Augen zuzumachen beim flagranten Verrat. Wie immer in schwierigen Zeiten nehmen die Verräterinnen zu. Mit Verräterinnen meine ich nicht etwa die Frauen, die mal halbherzig sind. Nicht die Frauen, die sich nicht trauen oder die Frauen, die was nicht erkennen, so ist es. Sondern ich meine die Frauen, die einerseits profitieren von unserer Arbeit. Es gibt heute eine Menge Karrieren. Es fängt an bei der Tagesschausprecherin, nicht? Und hört auf bei den verdoppelten Alibi-Frauen, nicht? In den verschiedenen Spitzengremien, die nur dank der Existenz des Feminismus möglich sind. Und wenn diese Frauen nun nicht offen Feministin sind, das verstehe ich sehr gut. Wenn sie das wären, dann wären sie gar nicht an den Stellen. Aber ich erwarte, dass sie uns nicht noch ins Gesicht spucken. dass sie sich nicht noch höhnisch distanzieren, dass sie sich nicht bei den Männern anbiedern. Die Frauen, die das machen, können auf meine Solidarität nicht mehr rechnen. Wir müssen endlich lernen, zwar einerseits offen auf Frauen zuzugehen, aber auch kritisch mit Frauen zu sein und zu sagen, Frau sein genügt nicht und ich bin nicht deine Therapeutin und ich kann nicht alles verstehen und alles entschuldigen. Ich muss auch irgendwann mal sagen können, da hast du eine Schweinerei gemacht und eventuell sage ich das auch öffentlich. Das ist kein Weiberzank. Es gehört zur Menschwerdung von Frauen, dass sie sich aufrechten Ganges kritisch miteinander auseinandersetzen. In der Frauenzeitschrift Courage hingegen sieht die Zukunftsvision etwas anders aus. Sibylle Plogstedt, langjährige Kennerin und Beobachterin der Szene, plädiert für einen Zusammenschluss aller feministischen und an Frauenfragen interessierten Gruppen zu einem alternativen Frauenrat. Sie schreibt: Ich plädiere dafür, dass wir uns zusammenschließen, statt uns voneinander abzugrenzen oder gar nicht miteinander zu reden. Der Maßstab für einen solchen Zusammenschluss sollten nicht zuerst die maximalen Vorstellungen sein, sondern das Wissen darüber, dass wir in vielen Punkten gemeinsam tatsächlich etwas erreichen könnten. Die Frauenfrage ist eine Machtfrage. Und an dieser Machtfrage haben wir gegenüber Männern bislang nichts verändert, außer dass wir Drohgebärden einstudiert haben. Nach unserem Zähnefletschen haben wir uns zu oft und zu lange wieder in unsere autonomen Höhlen verkrochen und uns dann gewundert, dass der Kampf immer wieder neu ausgefochten werden musste. Ich plädiere also für die Öffnung der autonomen Frauenbewegung nach außen. Wir können die Frauenbewegung nicht einklagen. Wir können uns nur selber auf den Weg machen, um den Raum auf Dauer einzunehmen, den wir bisher nur symbolisch besetzt haben. Allenfalls ein Computer, aber niemals eine einzelne Frau ist in der Lage, die vielfältigen Projekte, Strömungen, Gruppen, Ideen, Einrichtungen, Denkansätze und Veröffentlichungen zur Frauenbewegung unter einen Hut zu bringen. So heißt es in einem Beitrag zur Geschichte der Frauenbewegung der Berliner Autorin Gisela Gassen. Sie trifft damit den Nagel auf den Kopf. Eine abschließende Beurteilung ist nicht nur wegen der inzwischen unzählbaren Projekte unmöglich, sie ist natürlich auch abhängig vom jeweils eigenen Standort. Frauen, die nach wie vor in autonomen Projekten arbeiten, setzen die Akzente ganz anders als diejenigen Frauen, die innerhalb von Institutionen nach gesetzlichen Verbesserungen streben oder die drohenden Verschlechterungen verhindern wollen. Sicherlich haben viele Frauen und Gruppen auch je nach Stand ihrer theoretischen Diskussion eigene wichtige Ansätze zu liefern. Die Frauen, die die Friedensbewegung maßgeblich mitgetragen und mitgestaltet haben, ebenso wie die Parteifrauen oder all jene, die sich im Bereich von Forschung und Wissenschaft engagieren. Sie alle haben, das immerhin ist eine sichere Bilanz, in den vergangenen Jahren aber ein Stück zur kulturellen Veränderung beigetragen. Größte Kraft ist eine Fantasie, wirf Ketten weg. Und schmeiß sie gegen die, die mit ihrer Macht deine Köpfe brechen wollen. In der 2 hörten Sie unter dem fragenden Titel 10 Jahre und kein bisschen weiter eine Bilanz der neuen Frauenbewegung von Irmela Körner. Unter der Regie von Wolfgang Steger sprachen Britta Subklee und die Autorin Irmela Körner. Die Redaktion der Sendung hatte Ute Bromberger.